Morning, people. Guten Morgen, Leute. Another name the Holy Spirit has. Schaut, welche andere Namen der Heilige Geist noch hat. Everybody probably knows this. Ich denke, dieser Name kennt jeden. Jesus mentioned it twice. Jesus hat ihn zweimal erwähnt. Mentioned it in John 14 and in John 16. Er erwähnt ihn in Johannes 16 und 14. Verse 17, he says, the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, but because it neither sees him nor knows him, but you know him, for it dwells with you and will be in you. Im Johannes 14, 17 sagt er, denn der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachten ihn nicht und erkennen ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. And Jesus repeats the same title in John 16, 13. Und Jesus wiederholt dieser gleiche Titel in Johannes 16, 13. When he, the Spirit of Truth, has come. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit. So the Holy Spirit has the name, the Spirit of Truth. Also der Heilige Geist hat dieser Name, der Geist der Wahrheit. So what does it mean? Und was bedeutet das? Every single thing the Holy Spirit does is the absolute truth. Alles, jedes einzelne Detail, was der Heilige Geist macht, ist die totale Wahrheit. And the Holy Spirit says is the absolute. Und alles, was der Heilige Geist sagt, ist die absolute Wahrheit. So this suddenly makes prophecy to test someone. Und das macht, dass es auf einmal ganz einfach wird, eine Prophetie zu prüfen. I've heard so many ridiculous and stupid prophetic. Ich habe so viele sehr merkwürdige und blöde prophetische Worte gehört, die wirklich entgegen alles gehen, was die Bibel sagt. I was in a meeting recently. Ich war vor kurzem an einem Treffen. An apostolic father and founder of a certain church. Und ein apostolischer Vater und Gründer einer gewissen Gemeinde. He was upset and offended because we questioned what happened in his own experience. War beleidigt und entzürnt, weil wir das, was ihm passiert ist, hinterfragt haben. It was a prophetic experience that this person. Es war eine prophetische Erfahrung, die diese Person hatte. You know, and he kept defending himself. Und er hörte nicht auf, sich zu verteidigen. Aber da ist, was wir gesagt haben. I said, every prophecy has to be tested. Ich habe gesagt, jede einzelne Prophetie muss geprüft werden. Must be tested. Weil die Bibel sagt, es muss geprüft werden. You know, and then they brought me into the game. Und dann haben sie mich reingezogen. Reinhard, your prophetic words are powerful, they are accurate, they confirm everything. Reinhard, deine prophetischen Worte sind so kraftvoll, sie sind so genau und sie bestätigen alles. Und ich habe gesagt, aber bitte prüft sie. You have to test everything that somebody says he speaks under the Spirit of God. Ihr müsst auch das prüfen, wenn jemand sagt, er rede vom Heiligen Geist geführt. There is nothing the Holy Spirit will say that is against the truth of the written word of God, because no. He is the Spirit of Truth. Da gibt es nichts, was der Heilige Geist sagen würde, das entgegen das Wort Gottes gehen würde, weil er ist der Geist der Wahrheit. All that's important for you to learn from him, because he is the Spirit of Truth. He always has the truth. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr von ihm lernt, weil er ist der Geist der Wahrheit. Er hat die Wahrheit. I'm thankful for how God can use me to transform so many lives all over the world. Und wisst ihr, ich bin ja so dankbar, wie Gott mein Leben gebrauchen kann, um so viele Leben auf der ganzen Welt zu verändern. It makes me nervous, really, really nervous. Aber da gibt es etwas, was mich sehr nervös macht, also wirklich ganz nervös. Das ist, wenn Leute sagen, Reinhard said. Reinhard hat gesagt. It's the truth. Und deshalb ist es die totale Wahrheit. People, please, by don't do that. Bitte hört auf mit dem, Leute. Macht das nicht. It's not the truth. Reinhard ist nicht die Wahrheit. Holy Spirit is the Spirit of Truth. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. I don't mind if you quote me. Schaut, es ist okay, wenn ihr mich zitiert. Mind, you use my name. Es ist okay, wenn ihr meinen Namen benutzt. I listen to every one of your sermons. Und jemand hat diese Woche gesagt, ich habe alle deine Predigten gehört. Take a note of loads, notes. Und ich habe ganz viele Notizen gemacht. Can I put them together in a little booklet and sell it, and I want to give the money to some mission project? Kann ich das alles zu einem Buch zusammenfassen und dann das Buch verkaufen und das Geld wird dann für die Mission? Go, do whatever you want to do. Und ich habe gesagt, ja klar, geh und mach, was du machen möchtest. You have to understand. Aber hier ist, was du verstehen musst. Not the Reinhard of Truth. Daniel is not the Daniel of Truth. Reinhard ist nicht der Reinhard der Wahrheit. Daniel ist nicht der Daniel der Wahrheit. People in ordinary channels whom God uses. wir sind ganz normale Leute und ganz normale Kanäle, die Gott braucht. The Spirit of Truth, and that's the Holy Spirit. Und es ist nur einer, es hat nur einer diesen Namen, der Geist der Wahrheit, und das ist der Heilige Geist. Does his truth, everything he says is truth. Alles, was er tut, ist die Wahrheit, und alles, was er macht, ist die Wahrheit. Folge ihm. Fused, stay close to him. Wenn du verwirrt bist, bleibe dicht an ihm dran. Turn to, stay close to him. Und wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden sollst, so bleibe dicht an ihm dran. People have asked me for the last few weeks, so many nations. Da ist das, was die Leute mich in den letzten Wochen in vielen Nationen gefragt haben. Vaccine is coming against the corona. Reinhard, jetzt kommt diese Impfung von Coronavirus. It's gonna change our DNA. Das wird unsere DNA verändern. Maybe they can transplant stuff inside of us. Und vielleicht können sie durch das auch etwas in uns einpflanzen. What shall we do? Shall we get vaccinated or not? Was sollen wir tun? Sollen wir uns impfen lassen oder nicht? I'm not gonna tell you what you should do. Und ich sage den Leuten, ich werde euch nicht sagen, was ihr tun sollt. Ask the Spirit of Truth. Frag den Geist der Wahrheit. Talk to him. Rede mit ihm. Here is the sad thing. Und da ist das Traurige. We believe that there is more truth in what the news tells us than in what the Holy Spirit says. Wir glauben, dass die Nachrichten mehr Wahrheit enthalten als das, was der Heilige Geist uns sagt. We believe there is more truth in what we read on Facebook and Instagram than what the Holy Spirit said. Wir glauben, dass da in Instagram und Facebook mehr Wahrheit zu finden sind, als in dem, was der Heilige Geist uns sagt. Wonder, we are so confused. Da ist es doch nicht verwunderlich, dass wir so verwirrt sind. Follow the Spirit of Truth. Folge dem Geist der Wahrheit. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.